Abschnitt 13 von Neue Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue Märchen von Paul Heise. Abschnitt 13. Das Märchen von Nils mit der offenen Hand. Ende. Während Nils dies erzählte, hatte die Prinzessin ihn unverwandt angeblickt. Jetzt aber, da der König mit der Faust auf den Tisch schlug, dass die Schüsseln und Becher klirrten, wandte sie ihre Augen zu ihrem Vater, dem die Ader an der Stirn blutrot angelaufen war, und wollte zu sprechen anfangen. Der König aber fuhr in die Höhe und rief: »Man werfe diesen frechen Lügner in den Turm! Hat er geglaubt, uns mit einem Kinder- und Ammenmärchen zum Narren halten und so den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können? Bis morgen früh soll er Zeit haben, sich zu besinnen, ob er die Wahrheit gestehen will, wo er die Perlenschnur gestohlen hat, oder ob er vorzieht, sich ein anderes Halsgeschmeide umknöpfen zu lassen.« Damit wollte er die Halle verlassen, während der Gewappnete schon zu Nils herantrat, ihn abzuführen. Die Prinzessin aber hielt den grimmigen Vater am Ärmel seines Rockes fest. »Vater«, sagte sie mit ganz nachdrücklicher Stimme, »tue das nicht. Du würdest eine Gunst und Gabe, die man deiner Tochter erwiesen, mit schnödem Undank lohnen. Wenn nicht alles so wäre, wie der junge Schiffer gesagt, würde er seinen Raub dann nicht sorgsam verwahrt und eilig zu Gelde gemacht haben, statt am hellen Tage seine Augen daran zu weiden? Und wenn er mir die Schnur geschenkt hat, ist das nicht ein Zeichen, dass er nicht an Geldgewinn denkt, da er sich weigerte, sich sein Geschenk bezahlen zu lassen? Du zuckst ungläubig die Achseln, Vater, als gäbe es nicht so uneigennützigen Sinn unter deinem Volk. Mögen die anderen sein, wie sie wollen, in diesem aber hat von Geburt an ein besonderer Geist gewohnt, denn eine Fee hat ihn in der Wiege verwunschen, und seitdem hat er sich so betragen, dass man ihn mit gutem Grunde Nils mit der offenen Hand nennt.« Sie sah dem Vater während dieser Rede furchtlos ins Gesicht und streichelte ihm zugleich mit bittender Gebärde den Arm. Er aber stieß sie von sich weg, nun vollends in hellem Zorn. »Hat er dich angesteckt mit seinen Lügenkünsten«, rief er, »dass du nun auch auf Fabeln und Phantastereien sinnst, um ihn vor der verdienten Strafe zu bewahren? Du selbst hättest Strafe verdient, da du meinem Gebot zuwider dich mit diesem gemeinen Schiffergesellen eingelassen und ein Geschenk von ihm angenommen hast. In deine Kammer, zuchtloses Ding, und lass dich nie wieder auf einem ähnlichen Ungehorsam betreffen. Den Burschen aber bindet mir gut und werft ihn in die festeste Zelle. Da mag er sehen, ob eine Fee sich findet, die ihn befreien will.« Während dieses ganzen Auftritts hatte Nils keinen Blick von der Prinzessin verwandt und hätte ihr jetzt gern gedankt, dass sie seine Fürsprecherin gemacht hatte. Dazu aber ließ ihm der Büttel keine Zeit, der ihn bei den Armen ergriff und aus der Halle hinausstieß. Er führte ihn über den weiten Hof der Königsburg zu einem Türmchen in der Ecke, wo er ihm eine enge Zelle aufschloss und ihn allein ließ, nachdem er ihm mit festen Stricken die Füße gefesselt und die Hände auf den Rücken gebunden hatte. Nicht lange darauf kam er wieder, stellte einen Krug mit Wasser auf einen Stein und legte ein Stück Brot daneben, worauf er den Riegel draußen klirrend wieder vorschob. Diese karge Atzung war aber nur ein Hohn, da der Gefangene die Hände nicht rühren konnte, danach zu greifen. Auch machte ihm der Hunger nicht zu schaffen. Er saß auf seiner Schütte von halb verfaultem Seegras, die ihm zum Lager dienen sollte, und bedachte sein betrübsames Abenteuer und die nahe Todesgefahr. Gleichwohl war er ganz vergnügten Sinns und hätte nichts anderes gewünscht, als sich's ereignet hatte. Denn wenn auch das Geschenk der Meerfrau eine bedenkliche Gabe gewesen war, so hatte sie ihm doch die Bekanntschaft der schönen Prinzessin eingetragen, deren tapfere Worte zu seiner Verteidigung ihm noch jetzt wie eine liebliche Musik in den Ohren klangen. Also saß er wohlgemut in seinem düsteren Loch und horchte um sich her. Bald wurde es draußen am Turm lebendig, er hörte Weinen und Wehklagen von Weiber- und Kinderstimmen, darunter die Stimme seiner Mutter, die ihm einen Stich ins Herz gab. Sie allein würde ihn vermissen, wenn er morgen vom Meister Hämmerling aus der Welt geschafft würde. Er hoffte aber, die gütige Königstochter werde sich ihrer annehmen, dass sie nicht elend verschmachten und verderben müsste. Dann verstummte das Klagen seiner guten Freunde draußen. Die Knechte des Königs hatten den Schwarm hinweggescheucht, nur sein treuer Hund war geblieben, der lag heulend und winselnd auf der Schwelle und wies jedem knurrend die Zähne, der ihn von dort vertreiben wollte. Als es nun gegen die Nacht ging, regte sich endlich doch in dem Gefangenen ein Hunger, der durch den Anblick des unerreichbaren Brotes nur verschärft wurde. Eben besann er sich, ob er sich nicht bis zu dem Steintisch hinwälzen und das Brot wie ein Hund mit den Zähnen fassen sollte. Da hörte er hinter sich einen leisen Ton, ein Knuspern und Nagen, dazwischen zuweilen ein Pfeifen, das ihm sagen zu wollen schien, welch eine lebendige Gesellschaft sich in seine Zelle geschlichen hatte. Auch merkte er, dass sich die hänfene Fessel an seinen Handgelenken lockerte und endlich ganz abfiel. Sogleich sprangen die beiden grauen Mäuse, die das Samariterwerk verrichtet, hinter seinem Rücken hervor und machten sich eifrig an dem Strick, mit dem die Füße umknotet waren. Niels sah ihnen lächelnd zu. »Wenn die Mutter hier wäre«, sagte er, »würde sie mir recht geben, dass die paar Krumen, die ich den kleinen Gesellen streute, nicht verschwendet gewesen waren.« Er bückte sich, den fleißigen Tierchen das graue Fell zu streicheln, und half ihnen dann bei der Arbeit, so daß er bald frei auf seinen Füßen stand und seine Freunde mit einem »Vergelt's Gott« entlassen konnte. Denn von dem Brote, das er mit ihnen teilen wollte, nahmen sie nicht das kleinste Bröckchen an und schlüpften hurtig zu ihrem Mausloch hinaus. Ihm selbst wollte die Speise nicht munden, da das Brot gar zu hart und muffig war. Wie er aber so saß und die Bissen mit dem klaren Wasser hinunterspülte, fiel plötzlich etwas Weißes neben ihm zu Boden, das durch das enge vergitterte Fensterchen geworfen worden war. Als er aufblickte, sah er den Raben Hugin zwischen den Eisenstäben sitzen und seinen Schnabel daran wetzen und erkannte, dass das Weiße, das er ihm zugeworfen, ein Käse war, den sein alter Freund irgendwo entwendet und sich selbst vom Schnabel abgespart hatte, obwohl Käse seine Leibspeise war. Diese Großmut rührte Niels gar sehr. Er nickte seinem Wohltäter dankbar zu und ließ sich dann in aller Gemütsruhe die gute Gabe schmecken. Denn obwohl er wusste, dass es eine Henkersmahlzeit sein sollte, war er doch nicht betrübt und bangen Herzens, da er sich keines Verbrechens bewusst war. Als er dann den Käse verspeist hatte, legte er sich auf das modrige Lager und schickte sich zur Nachtruhe an. Doch warf er sich lange hin und her, ohne Schlaf zu finden. Der Mond schoss einen blanken Lichtpfeil durch die kleine vergitterte Luke, und in der silbernen Dämmerung sah der Gefangene beständig das Gesicht der Prinzessin vor sich, mit der traurig mitleidsvollen Miene, mit der sie ihn während der grimmigen Reden ihres Vaters betrachtet hatte. Auch hörte er draußen am Turm seinen getreuen Tor winseln, der es nicht anders wußte, als daß ihm nachts in der Kammer seines Herrn gebettet sein mußte. Endlich aber fielen ihm doch die Augen fest zu, und er träumte einen schönen, lustigen Traum von der Meerfrau, mit der er auf der Klippe wieder zusammen war, und da aus den Wellen ringsum eine liebliche Harfenmusik ertönte, forderte sie ihn auf, mit ihr zu tanzen. Es gelang aber schlecht, da er schwere Holzschuhe trug, auch das Tanzen nicht gelernt hatte, so daß sie ihn plötzlich stehen ließ, ihm einen Schlag auf die Wange gab und lachend sagte, »Geh, du plumper Geselle! Ich sehe, ich muß dir eine andere Tänzerin suchen, die es besser versteht, dich herumzuschwingen.« Und da stand plötzlich anstelle der Meerfrau Prinzessin Stina vor ihm, nickte ihm zu und fragte mit einer süßen Stimme, »Willst du's mit mir versuchen?« Damit faßte sie ihn an den Schultern und drehte ihn im Kreise, und obwohl er aufzuhören bat, da ihm schwindlig wurde, ließ sie ihn nicht los, sondern wirbelte ihn immer rascher herum und zuletzt über den Rand der Klippe hinaus auf das Meer. Das war aber fest und glatt wie ein Tanzboden, und er konnte auch ganz leicht die Füße setzen und umfing nun seinerseits die schlanke Königstochter mit seinen starken Armen, bis sie atemlos bat, sie freizugeben, da sie ersticken müsse. »Nein«, sagte er, »du musst mit mir tanzen bis an den lichten Morgen. Du weißt ja, es ist meine letzte Freude im Leben, denn morgen werde ich gehängt. Und wenn meine Füße dann zwischen Himmel und Erde tanzen, wird es mir, fürcht ich, wenig Spaß machen.« Aus diesem Traum aber weckte ihn plötzlich eine Stimme, die seinen Namen rief. Und da er in die Höhe fuhr, sah er wirklich die Prinzessin leibhaftig vor sich stehen, hell vom Mond beschienen. Zugleich aber fühlte er sich von den rauen Tatzen seines Hundes an den Schultern gepackt und hörte Thors freudiges Heulen nahe an seinem Gesicht, so daß er Mühe hatte, die ungestüme Liebkosung abzuwehren und sich vollends aufzurichten. Das Herz pochte ihm heftig, als er nun zur Besinnung kam und sah, daß es kein Traum mehr war. Er brachte aber kein Wort über die Lippen. »Nils«, sagte das Königskind, das über und über errötet war, »ich bin gekommen, dir die Fesseln zu lösen und dich vom Tode zu erretten, denn mein Vater ist willens, seine Drohung wahrzumachen, wenn du nicht sagen kannst, dass ein anderer als die Meerfrau dir die Perlenschnur geschenkt hat. Da du aber nicht lügen kannst, so würde dies deine letzte Nacht gewesen sein, wenn du dich nicht eilig aus dem Turm davonmachst und dich hier im Lande fürs Erste nicht mehr blicken lässest. Ich habe dir auch in diesem Beutelchen etwas Geld gebracht, so viel ich mir von meinem Taschengeld erspart habe. Nun sieh mich nicht länger so verträumt an, sondern mach, dass du fortkommst. Im Schloss schlafen alle. Ehe der Morgen scheint, kannst du schon viele Meilen weit und in Sicherheit sein. Ich aber werde mir nicht vorwerfen müssen, deinen kläglichen frühen Tod verschuldet zu haben.« Der Gefangene aber rührte sich nicht. Erst als sie ungeduldig wurde und nach seiner Hand haschte, ihn hinauszuführen, trat er einen Schritt zurück und sagte, »Du bist gut und mitleidig, Prinzessin, wie ein himmlischer Engel. Ich kann aber nicht tun, was du von mir verlangst. Der König hat mich einen Dieb gescholten. Wenn ich mich aus dem Turm heimlich wegstehlen wollte, würde er mit seinem Vorwurf Recht behalten, und auf mir bliebe der Verdacht, dass ich auch zu der Perlenschnur nicht auf ehrliche Weise gekommen wäre. Du aber trägst keine Schuld an meinem Schicksal. Ich habe dir den Schmuck freiwillig geschenkt, und die Bitterkeit meines letzten Stündleins wird es nur versüßen, dass du mir ein freundliches Herz gezeigt hast und dass ich überhaupt dir begegnet bin und mich an deinem hellen Antlitz erfreut habe.« Er schwieg plötzlich, denn es war ihm selber wundersam, wie ihm die Rede so leicht von den Lippen geflossen war, da er sonst wortarm und schüchtern zu sein pflegte, so oft er mit einem Vornehmeren zu reden hatte. Als aber die Prinzessin mit seiner Antwort sich nicht zufrieden gab, sondern immer lebhafter in ihn drang, da die Zeit verstrich, blieb er stumm und schüttelte nur immer eigensinnig den Kopf, so daß sie endlich ganz ärgerlich ausrief, »Ich sehe, du bist auch nur ein dummer Fischerjunge, und wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen.« Damit wandte sie sich heftig ab, als wollte sie ihn verlassen, blieb aber wieder stehen und sagte, »Du hast da einen silbernen Ring am Finger. Würdest du mir den nicht zum Andenken schenken?« Er betrachtete mit einem stillen Seufzer die Hand, an der das verbogene alte Reifchen steckte. »Es tut mir leid, Prinzessin«, sagte er, »diesen Wunsch kann ich dir nicht gewähren. Den Ring gab mir das an Lieschen, als wir uns verlobten. Sie war 16 Jahre alt und ich 17, und wir waren Nachbarskinder und hatten uns von klein auf gern gehabt. Und ich gab ihr ein Korallenringlein dagegen, das hat sie dann mit ins Grab genommen, als sie ein Jahr darauf gestorben war, weil sie eine zu zarte Brust hatte und den rauen Winter nicht ertrug. Der Ring aber, den sie mir geschenkt hat, der soll nun mit mir begraben werden, dass, wenn ich dem Anlieschen im Himmel begegne, sie gleich sieht, dass ich ihr die Treue gehalten habe.« Die Prinzessin besann sich einen Augenblick. »Wenn du wirklich am Galgen sterben musst, kommst du nicht in den Himmel«, sagte sie. »Oder wenn du dem Anlieschen doch begegnest, kannst du ihr ja sagen, dass du ihren Ring mir gegeben hast, zum Dank dafür, dass ich dich habe befreien wollen. Sieh, ich habe hier einen viel schöneren, mit einem blitzenden roten Edelstein, den will ich dir dafür geben.« damit der Meister Hämmerling ihn mir vom Finger zieht, ehe er mir die Schlinge um den Hals legt? Das wäre dir selber zur Unehre, denn man würde gleich wissen, das kostbare Kleinod könne nur dein Geschenk gewesen sein.« »Nun denn«, sagte die Prinzessin mit leiser Stimme und trat dicht an ihn heran, »wirst du mir auch meine Bitte versagen, wenn ich dir für den Ring einen Kuss gebe?« Es war ganz still im Turm auf diese heimlich hingehauchten Worte. Der Gefangene sah einen Augenblick das schöne, helle Gesicht des Königskindes vom Mond überglänzt ganz dicht an dem seinen, die blauen, zärtlichen Augen und den halb geöffneten roten Mund, der ihn mit holder Verschämtheit anlächelte. Dann fuhr er mit der Ringhand an sein klopfendes Herz, seufzte tief auf und kehrte sich dem Fenster zu. Da stand er unbeweglich, am ganzen Leibe zitternd, und hörte nur noch, wie hinter seinem Rücken die Prinzessin zornig sagte, »Du verdienst nicht deinen Namen, Nils mit der offenen Hand, denn ich sehe, dass du doch geizig bist. Es tut mir leid, dass ich mir so viel Mühe mit dir gegeben. Gute Nacht!« Damit ging sie hinaus und warf die Türe hinter sich zu. Als er dann wieder allein war, atmete er noch eine Weile schwer und ging in dem engen Raum mit glühenden Adern umher, wie ein Eichhörnchen in seinem Bauer, Thor immer an seinen Fersen. Zuletzt streckten sie sich beide auf das niedere Lager hin und schliefen ein, wobei der Hund seinen rauen Kopf dicht an die Brust seines Herrn gedrückt hielt. Der erste rote Morgenschein fiel durch das Gitterfenster auf die Schlafenden, da wurde der Riegel draußen zurückgeschoben und der König trat ein, in einem langen schwarzen Hausrock, statt der Krone eine Eisenkappe auf dem gewaltigen Kopf. Noch einmal richtete er an den sofort sich ermunternden Nils die Frage, ob er die Wahrheit gestehen wolle, und als er die Antwort gehört, er habe nichts anderes ausgesagt, als was die Wahrheit sei, gab der König dem Büttel einen Wink, den Gefangenen zum Tode abzuführen. Über Nacht war unweit vom Schlosse auf der hohen Düne ein Galgen errichtet worden, bei welchem der Nachrichter bereits des armen Sünders harrte. Doch hatte sich trotz der frühen Stunde auch noch eine andere Gesellschaft hinzugefunden, alle Weiber und Kinder aus den Schifferhütten am Strande und von den Männern so viele, als nicht auf die See hinausgemusst hatten, nach ihren Netzen zu schauen. Oben auf dem Galgen aber saß ein dichtes Volk weißer und grauer Möwen, schreiend und sich raufend um einen Platz auf dem Querbalken und immer wieder heranfliegend, so oft auch der Henker mit einer schweren Stange in das Gewimmel hineinschlug. Der Himmel hatte sich, nachdem das erste Morgenrot verglommen war, dicht überzogen, und als der Gefangene jetzt zwei bewaffnete Knechte an seinen Seiten, Thor hinter ihm in seinen Fußstapfen, auf der Stätte des Gerichts erschien, fing es an, droben aus den Wolken zu rieseln und schwer herabzurauschen. Zugleich aber erhob sich unter der Menge, die Kopf an Kopf gedrängt im Kreise stand, ein Jammergeheul, das der Sturm nicht zu übertönen und die Kriegsknechte mit ihren geschwungenen Hellebarden nicht zu hemmen vermochten. Erst als man den König Klaas Eisenzahn seinen Platz betreten und auf einem erhöhten Sitz sich niederlassen sah, verstummte der laute Wehruf, als fürchtete ein jeder, das Auge des grausamen Herrn auf sich zu lenken, wenn er seinem Mitleiden mit dem zum Tode geführten Luft machte. Man raunte nur untereinander, Prinzessin Stina habe sich noch in der letzten Stunde dem Vater zu Füßen geworfen, um Gnade flehend, aber nichts anderes erreicht, als dass der König sie mit Füßen von sich gestoßen, dann aber vom Boden aufgerissen und in ihre Kammer gezerrt habe, wo er sie mit lauten Drohungen und Verwünschungen eingeschlossen habe. Die einzigen, die in dieser bangen Stunde gleichmütig erschienen, waren der arme Sünder und der in ein rotes Wams gekleidete finstere Mann, der ihn mit des Seilers Tochter vermählen sollte. Ganz gelassen zerbrach er auch das Stäbchen und nahm die Schlinge zur Hand, indem er Nils und seine Begleiter näher heranwinkte. Der Jüngling hob frei das Haupt, daß sein dichtes Haar im Winde flog, und bot sein Gesicht den sprühenden Regentropfen, wie um die letzte Lebensglut sanft zu kühlen. Dann streckte er grüßend beide Arme über die Köpfe der Menge weg nach der Gegend aus, wo die Hütte seiner Mutter lag, und bestieg mit festem Schritt, ohne weiteres Zögern, die Sprossen der Leiter, die ihn geradewegs zu Anlieschen in den Himmel führen sollte. Da aber ereignete sich etwas Wunderbares. Denn kaum hatte der Henker die hänferne Schlinge dem armen Sünder um den entblößten Hals gelegt, so stürzten zwei große Möwen vom Galgenbalken herab und hieben, bissen und zerrten mit ihren scharfen Schnäbeln so heftig an dem Strick, dass er in zwei Stücken auseinanderfiel. Ein großes Freudengeschrei aus viel hundert Kehlen erhob sich, da die Menge sah, wie die wilden Vögel sich dankbar dafür bewiesen, dass Nils auch an ihnen seine offene Hand bewährt und von seinem Fang ihnen mitgeteilt hatte. Der König allein hatte den Vorgang mit einem Zornesblitz seiner kleinen Augen begleitet. Er winkte heftig zu dem Gerüst hin, wo jetzt der Henker ruhig in die lederne Tasche griff und einen zweiten Strick hervorholte. Als es diesem nicht anders erging als dem ersten, so daß er vom Nacken des Verurteilten mit zwei schlaffen Enden herabglitt, machte der in seiner Kunst so schmählich gestörte Mann eine verlegen fragende Gebärde zu seinem Herrn hinab, was er nun beginnen solle. »Häng den Schurken in Ketten an den Galgen und lass ihn dort, bis der Hunger ihm seine verlogene Seele aus dem Leibe treibt«, rief Klaas Eisenzahn, indem er, die Fäuste ballend, von seinem Sitz auffuhr. Er hatte aber seine wütende Rede kaum geendet, da begab sich ein neues Wunder. Die See, die bisher in sanfter Brandung gegen das Ufer geschlagen hatte, wurde plötzlich in ihren Tiefen aufgewühlt, ein furchtbarer Orkan fuhr vom Himmel herab und schleuderte eine haushohe Springflut gegen die Düne, so daß alles Volk in einem Nu bis auf die Haut durchnässt schreiend nach allen Seiten auseinanderstob, das bedrohte Leben zu retten. Der Hochsitz des Königs stürzte um, in gewaltigen Stößen unterwühlte die See die Pfosten des Galgens, so daß sie sich knirschend neigten und niederstürzten samt der Leiter und den beiden Gestalten, die darauf gestanden. Der Henker, ein schwerfälliger Mann, wurde von den wütenden Wellen verschlungen. Nils aber arbeitete sich mit kräftigen Armen aus dem Schwall in die Höhe und schwamm munter davon wie ein Fisch, der aus dem Netz entwischt, während hoch in der Luft die Vögel mit schadenfrohem Gekreisch über dem Haupte des entsetzten Königs schwirrten, der aus dem salzigen Bade mit Not sich gerettet hatte. Gleich darauf legte sich der Ungestüm der empörten Flut. Die Sturzsee fiel zusammen und zog sich mit hoch aufspritzendem Schaum vom Lande zurück. Auf der höchsten Höhe der Wogen aber, vom Gischt umsprüht, der in den sieben Farben des Regenbogens schimmerte, sah man die Gestalt der Meerfrau, die, ihres Sieges sich freuend, ein helles Lachen erschallen ließ, mit ihrem blauen Schleier dem geretteten Jüngling zuwinkte und dann in der Tiefe verschwand. Die Luft hatte sich plötzlich geklärt. Im strahlenden Sonnenschein schritt Nils, vom frohlockenden Volk umringt, seiner Hütte zu, sein Gesicht aber war still zu Boden gesenkt, denn er trug in den Armen seinen treuen Gefährten, den alten Hund, der in den Wellen ertrunken war. Sein leichtes Gewand war bald wieder getrocknet, sowie die Tränen seiner Mutter, die, während man ihren Sohn zum Tode führte, in herzzerschneidendem Jammer am Herde gekauert und nur gewünscht hatte, diese grauenvolle Stunde möchte auch ihre letzte sein. Nun wußte sie vor Freuden nicht, was sie anfangen sollte, umhalste immer wieder ihr gerettetes Kind, fragte die Nachbarn unermüdlich aus, wie alles sich zugetragen, da Nils in einer seltsamen Schwermut stumm vor sich hinstarrte und nötigte ihn immer wieder, von dem Fischgericht zu essen, das sie ihm bereitet hatte. Er aber schüttelte verträumt den Kopf, ging in seine Kammer und warf sich auf sein Bette, um da stundenlang mit offenen Augen zur Decke hinaufzuschauen. So wunderlich blieb er auch die nächste Zeit, als wäre er dem Leben noch immer nicht ganz zurückgegeben. Noch am nämlichen Tage hatte der tief verstörte König ihm einen schweren Beutel voller Goldstücke gesendet, als Bezahlung für die Perlenschnur und Buße für die erlittene Todesangst. Er hatte sich heftig geweigert, ihn anzunehmen, und ihn endlich dem Boten vor die Füße geworfen, so daß die Mutter hinter seinem Rücken sich beeilte, ihn aufzuheben, um den König nicht zu erzürnen, wenn seine Gnade verschmäht würde. Sie hütete sich auch wohl, den Schatz anzugreifen, da sie den Eigensinn ihres Sohnes kannte, sondern verschloss das Gold in ihrem Kasten, um abzuwarten, bis er sich etwa besinnen und das rechtmäßig erworbene Gut in Besitz nehmen möchte. So vergingen etliche Wochen. Da fiel es den Leuten auf, dass Prinzess Stina sich nicht mehr blicken ließ, auch nicht zum Baden vom Schloss herabkam, obwohl es die heißeste Zeit des Sommers war. Bald verbreitete sich dann das Gerücht, sie liege krank danieder, und der Arzt wisse nicht zu helfen, da er mit seinem Latein zu Ende sei. Die Kranke weigere sich, Nahrung zu nehmen, durchwache lange Fiebernächte und sei zum Schatten abgezehrt, so daß der König, ihr Vater, schier verzweifeln wolle. Denn dies Kind war außer seinem Gelde das Einzige, was er auf Erden je geliebt, und wenn sie ihm durch den Tod geraubt würde, hätten all seine Truhen voll Gold und Edelsteinen keine Macht gehabt, ihn zu trösten. Dann verlautete auf einmal, die Prinzessin habe erklärt, sie könne nur wieder gesund werden durch einen silbernen Ring, den sie aber nicht genauer beschrieb. Da ließ der König bekannt machen, wer einen solchen Ring besäße und ihn der Prinzessin brächte, solle von ihm verlangen können, was ihm beliebe, und wenn er von fürstlicher Geburt wäre, würde er ihm auch die Hand seiner Tochter nicht verweigern. Nun sah man in Scharen alte und junge Männer, vornehme und niedriggeborene, zu Klaas Eisenzahns Schlosse pilgern, alle im Besitz eines silbernen Ringes, von dem sie die Heilung der Prinzessin und die Erfüllung ihrer kühnsten Wünsche erhofften. Alle diese Ringe wurden der Kranken vorgelegt, sie schob sie aber stets mit ihrer abgemagerten weißen Hand zurück und kehrte ihr fieberheißes Antlitz nach der Wand. Der rechte Ring war nicht unter diesen unzähligen. All das war natürlich auch Nils zu Ohren gekommen, seine Schwermut aber hatte es nur noch tiefer verdüstert. Doch eines Tages, als man sich in den Schifferhütten mit Kummer erzählte, der Zustand der armen Königstochter habe sich dermaßen verschlimmert, dass sie vielleicht die nächste Nacht nicht überleben werde, trat Nils vor seine Mutter hin und bat sie, ihm das neue Gewand zu geben, das sie für ihn angeschafft und das zu tragen er sich bisher geweigert hatte, weil es mit dem Gelde des Königs bezahlt worden war. Als er sich dann sauber angekleidet und seinen Haarschopf gestrählt hatte, ging er, ohne von seinem Vorhaben etwas zu verraten, nach dem Schlosse hinauf und sagte dem Torwart, er sei gekommen, der Prinzessin einen Ring zu bringen, der ihr vielleicht die Krankheit verscheuchen könne. Der Mann maß ihn mit einem verächtlichen Blick. Was so vielen mächtigen und angesehenen Herren, darunter Söhne der Nachbarkönige, nicht geglückt sei, werde ein schlechter Schifferbursch wohl auch nicht zustande bringen. Immerhin ging er, Nils zu melden, und kehrte mit sehr veränderter Miene zurück, winkte ihm zu folgen und geleitete den Jüngling in das Gemach, wo die Prinzessin nun schon viele Wochen zwischen Leben und Tod geschwebt hatte. Als Nils aber über die Schwelle trat, blieb er in einer wundersamen Beklommenheit stehen. Denn sie hatte sich in ihrem weißen, seidenen Hemdlein, das ihr bis an die Füße reichte, erhoben und stand, sich auf ihren Vater stützend, der mit finsterem Gesicht nur widerwillig ihrem Winke gefolgt war, an ihrem Bette, die großen Augen mit einem rührenden Glanz auf den Eintretenden gerichtet, dem sie wie ein himmlisches Wesen erschien, so sehr war durch das Leiden alle muntere Frische von ihren Zügen gewichen. Als er nun aber scheu sich ihr näherte und den Ring von seinem Finger streifte, ihn ihr hinhaltend, ohne ein Wort hervorzubringen, überflog plötzlich eine liebliche Glut ihre zarten Wangen. Sie nahm den Ring aus seiner Hand und sagte mit einem still verschämten Lächeln, »Du hast lange auf dich warten lassen, Nils. Fast wäre es mir zu lang geworden, da ich dachte, an Lieschen gäbe dich nimmer frei. Jetzt aber darfst du dich auch nicht weigern, meinen Ring für den deinen anzunehmen, und mein Herr Vater muß schon erlauben, dass ich dir auch den Kuss gebe, den du, trotziger Mensch, damals im Turm verschmäht hast.« Damit ließ sie den König los und sank, von ihrer Schwäche und dem unverhofften Glück überwältigt, dem Jüngling an die Brust. Der hielt sie eine Weile sprachlos in seinen starken Armen, bis er sie behutsam zu dem Sessel am Bette führte, wo vorhin der König gesessen hatte. Da ließ er sie nieder und sank selbst zu ihren Füßen und sah zu ihr auf, und sie beide vergaßen, dass der Vater nahe bei ihnen stand und noch nicht gesagt hatte, dass er nichts dagegen habe, sein einziges Kind einem geringen Schiffer zur Frau zu geben. Auch machte er Miene, als ob er Einspruch tun wollte, aber ein flehender, aber glückseliger Blick seiner Tochter versiegelte ihm den Mund. So knurrte er nur ein paar wilde Worte in den Bart und schritt hinaus, die Tür mit dröhnendem Schalle hinter sich zuwerfend. Weiter ist nun von den beiden Glücklichen nichts zu berichten, als dass nach Verlauf einer Woche, in der die Todkranke wie durch ein Wunder schöner als je zuvor wieder aufgeblüht war, die Hochzeit gefeiert wurde, und dass es eine Hochzeit war, wie sich die ältesten Leute keiner ähnlichen entsinnen konnten. Denn der Gemahl der Königstochter hatte alle seine alten Freunde zum Feste geladen, nicht bloß die menschlichen Bewohner der niederen Hütten, sondern auch die Haustiere und die Vögel in den Lüften, und der treue Rabe spazierte feierlich auf der Tafel herum und pickte dann und wann einen Bissen von den Tellern auf. Nur ein unfroher Gast saß an dem reich beladenen Tische, das war der Brautvater, Klaas Eisenzahn, der es nicht verwinden konnte, dass seine Tochter eines Schiffers Gemahlin geworden und dass bei der Hochzeit so viel draufging, da alles Bettlervolk auf 10 Meilen in der Runde herzugeströmt war, um sich an den vielen gedeckten Tafeln im Schlosshof gütlich zu tun. Um seinen Grimm und Gram zu betäuben, schüttete er so viel heißen Grog in sich hinein, dass man ihn am Abend besinnungslos in sein Gemach tragen musste. Da wachte er um Mitternacht wie von Höllenflammen durchlodert auf und lief, den inneren Brand zu kühlen, an den Strand hinaus. Hier aber erfasste ihn die Brandung und spülte erst am anderen Morgen seinen entseelten Leib ans Ufer zurück. Sein Eidam aber bestieg den Thron und führte ein so wackeres Regiment, den Feinden wehrend, wenn sie sein Reich bedrohten, seinen Untertanen ein milder Herr, der alle Not nach Kräften zu lindern trachtete, also dass alle Welt seines Lobes voll war, und nachdem er hochbetagt das Zeitliche gesegnet hatte, sein Ruhm ihn noch lange überlebte und die Urenkel noch zu singen und zu sagen wussten von den glücklichen Zeiten des guten Königs Nils mit der offenen Hand. Ende von Abschnitt 13. Gelesen von Carlsson.